Andacht am 24.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wir sind Licht. Ich werde heute etwas teilen, was mich heute früh wirklich berührt hat. Ich verbrachte meine Zeit mit Jesus und brauchte viel Zeit, um mich damit zu befassen. Schaut, was Paulus in Epheser 5 sagt. Wie immer, wenn etwas mich berührt, schaue ich den Vers in anderen Versionen und im griechischen Original nach. Ich liebe es, wie die King James Version es das ausdrückt. Vers 8 und 9. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes ist in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier mag ich die King James Übersetzung sehr, sie drückt das gut aus. Die Frucht des Geistes zeigt die Liebe Gottes. Schaut, wie die Passion das ausdrückt. Früher war euer Leben voller sündiger Dunkelheit, aber jetzt scheint das Licht unseres Herrn durch euch, weil ihr eins mit ihm seid. Das ist leider falsch. Ich sage euch warum. Die Bibel sagt nicht, dass das Licht Gottes durch uns scheint. Die King James sagt, ihr wart Dunkelheit, jetzt seid ihr Licht. Nicht in Dunkelheit und im Licht. Wir sind Licht. Jesus sagt das Gleiche. Es ist ein Unterschied, ob ich Licht bin oder das Licht durch mich scheint. Einmal produziere ich es, beim anderen Mal bin ich selbst das Licht. Das ist ein großer Unterschied. Im griechischen Original steht, dass wir Licht sind. Das Wort für Licht ist das gleiche Wort, das Jesus benutzt, als er von sich sagt, dass er das Licht der Welt ist. Wir sollen Jesus nicht nur gut repräsentieren. Die Bibel sagt, wir sind das genau gleiche Licht wie Jesus. Sie verwendet kein anderes Wort, wenn sie sagt, dass wir Licht sind. Jesus und wir sind zu 100% Licht. Das ist eine sehr erstaunliche Tatsache. Wenn Jesus heute auf der Erde wandeln würde, wäre er nicht mehr Licht als wir und wir wären nicht mehr Licht als er. Dieser Gedanke ist so unglaublich, dass er Menschen mit religiösem Denken wie Gotteslästerung vorkommen muss. Ich sage nicht mehr, dass ich hier auf Erden ein Heimatland habe. Weder Brasilien noch Amerika noch Österreich bestimmen meine Nationalität. In Wirklichkeit bin ich Bürger des Himmels. Aber in dem Land, in dem ich jetzt auf der Erde lebe, gibt es 70 Millionen evangelikale Christen, lauter Brasilianer. Jeder von ihnen ist genau das gleiche Licht wie Jesus. Wenn Jesus heute über die Erde laufen würde wie damals, wäre er Licht wie damals. Er war ein Mensch, der immer nur an einem Ort sein konnte. Jetzt gibt es also 70 Millionen gleiche Lichter in Brasilien. Warum also ist Brasilien dann so dunkel? Das liegt nicht an Jesus und es liegt auch nicht an Gott. Die Wahrheit ist, dass 70 Millionen Lichter nicht als Lichter herumlaufen. Das ist eine Tatsache. Jesus sagt, ihr seid Licht. Er drückt das mit dem Wort aus, das er auch für sich selbst verwendet. Das bedeutet, wir sind Jesus, was das Licht betrifft. Damit ist nicht seine Errettung gemeint und auch nicht Jesu Eigenschaft als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber wir sind Jesus in dem Sinn, dass wir dieselbe DNA haben wie er. Die Bibel sagt darüber einiges. Johannes schreibt wortwörtlich, wir sind genau so, wie er ist. Die Frage ist also, leben wir ein Leben, wie Jesus möchte, dass wir es leben? Drücken wir an jedem Ort, wo wir hingehen, Jesus aus? Leute, wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass Jesus etwas tut. Er wartet ständig darauf, dass wir etwas tun. Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir als Lichter an jedem dunklen Ort dieser Welt dieselbe Qualität und Kraft haben, wie Jesus sie hatte. Da gibt es keinen Unterschied. Dann wird dieses Licht durch unseren Glauben ausgedrückt. Wir haben nur oft nicht dieses Bewusstsein. Wenn wir Angst vor der Dunkelheit haben, laufen wir nicht im Licht. Stellen wir uns einen sehr dunklen Raum vor. Ein Licht wird hineingestellt. Das Licht sagt: Ich will hier nicht leuchten, es ist zu dunkel. Ich habe Angst, ich bin überwältigt von dieser Dunkelheit. Das ist absurd, genauso wie es absurd ist, wenn ein Christ das Licht Christi nicht ausdrückt. Das Licht leuchtet, weil Energie durch es fließt. Die meisten Christen glauben, dass sie gegen die Dunkelheit kämpfen müssen. Dabei ist Christus ja schon das Licht. Dunkelheit aber ist Abwesenheit von Licht. Wir denken immer in Theologien. Wir meinen, wir müssten beten und wachsen, wir müssten an dunklen Orten dienen und durchhalten. Gott hat mich an so einen dunklen Ort gesandt. Diese Haltung ist so absurd. Wir Christen müssen begreifen, wir sind Licht. Und Licht ist von Natur aus immer mühelos. Die Passion beschreibt das nicht stark genug. Ich studiere etwas für unser Mentoring, was mich schon lange beschäftigt, nämlich was es bedeutet, in ihm zu sein. Wenn wir Licht sind, was bedeutet das? Der Schlüssel liegt in uns selbst. Solange wir in uns selbst leben, sind wir selbst das Zentrum unseres Lebens. Wir handeln aus unserer eigenen Kraft, aus unserer Intelligenz, es ist unser Wissen. In uns selbst sind wir nicht Licht, wir sind nur im Herrn Licht. Wir müssen aufhören, in uns selbst zu leben. Ich studiere das, ich tue das nicht, wenn ich mich nicht dafür anstrengen muss, für Gott. Hört zu, ihr müsst euch nicht anstrengen, eure Kraft ist im Herrn. Reinhard, wie funktioniert das praktisch? Ich lehre das inzwischen seit Jahren. Es geht um ergreifenden Glauben. Hört auf zu beten, sagt Danke, glaubt, nehmt es an. Jedes Kind kann das begreifen. Tut das heute. Wow, Jesus, danke, dass ich heute Licht bin. Danke, danke. Es ist so einfach. Viele Christen bitten Jesus um irgendetwas und danken ihm nie. Das ist die religiöse Mentalität. Wir müssen danken. Sagt heute Danke. Wow, wie wunderbar. Ich sage Danke. Reinhard, ich verstehe das nicht. Warum wollt ihr etwas verstehen, was ihr einfach glauben müsst? Ihr seid Licht, das sagt die Bibel. Was braucht ihr noch mehr? Ihr müsst nur euer Herz von dieser Wahrheit überzeugen. Wenn die Bibel sagt, dass ich im Herrn Licht bin, warum ist das so schwer zu verstehen? Reinhard, du weißt nicht, wie ich in schwierigen Situationen reagiere. Gott ist ewig und dein Leben in der natürlichen Welt ist nicht das Wesentlichste. Leuchte in deiner dunklen Situation und du wirst es erleben und verstehen. Andersherum funktioniert es nicht. Das ist viel kraftvoller, als du dir vorstellen kannst. Gott sagt, hier ist das Leben zeitlich, dort ist es ewig, ich bin ewig. Wenn ihr nicht an die Ewigkeit glaubt, wie könnt ihr ans Zeitliche glauben? Glaubt. Handelt, leuchtet. Wenn ihr an einen dunklen Ort kommt, dann handelt einfach. Jesus in euch wird leuchten und jeder Ort, wo wir hinkommen, wird sich verändern. Dann würden wir es sogar genial finden, an dunkle Orte zu gehen, denn dort die Veränderung zu erleben, wäre so aufbauend. Kommt, lasst uns gehen und Gottes Licht an dunkle Orte bringen. Diese Theologie ist falsch. Gott will nicht leuchten. Wir selbst sollen leuchten. Wir sind so fixiert auf uns selbst, auf unser Leben und unser Denken, aber außerhalb von Gott bleiben wir in uns selbst stecken. Paulus sagt, wir sind das Licht, nicht das Licht ist in uns, aber wir sind nur im Herrn Licht. Wenn du und Jesus eins seid, wirst du das erleben. Das geht sehr praktisch. Wandle als Licht. Es ist eine klare Aussage der Bibel. Sie sagt nicht, dass wir als Christen im Licht sein sollen, sondern dass wir Licht sind. Paulus sagt, lauft als Kinder des Lichts. Meine Frage ist, wie lebt ihr euer tägliches Leben? Und ich frage nicht danach, was ihr morgens eine halbe Stunde lang macht. Heute sagte ich zu Debbie, bevor ich zu arbeiten beginne, möchte ich mit dir und dem Hund spazieren gehen. Doch darum geht es mir nicht. Ich frage danach, wie wir unser Leben leben. Es geht hierum. Heute werde ich handeln als Licht. In meinem Bewusstsein weiß ich, wer ich in Jesus bin, nämlich Licht. Wir müssen nicht als Licht handeln, sondern Licht sein. Jetzt habe ich einen verrückten Gedanken. Warum limitieren wir uns selbst? Jesus sagte nicht, ich werde euch senden, um mein Licht in die Welt zu tragen. Er sagte vielmehr, ich sende euch als Licht in die Welt. Wenn er das den Engeln befehlen würde, sie gingen sofort los. Und er sagte das nicht nur, es wurde niedergeschrieben. Es wurde an über 1 Milliarde Christen auf dieser Welt geschrieben. Bitte wandelt als Licht. Er hat uns erwählt. Versucht das zu verstehen. Ich kann es nicht. Ich habe nie einen Geschäftsmann getroffen, der so unweise Entscheidungen getroffen hat. Er hat alles in die Hände der Menschen gelegt, die nicht tun, was er möchte. Das ist ein Geheimnis für mich. Ich meine, hunderttausende Christen sind Licht, aber man sieht es nicht, weil sie es nicht leben. Und er lässt diesen Auftrag in ihren Händen. Das verstehe ich nicht. Die Welt wird sich nicht verändern, weil ein Licht wie ein Blitz vom Himmel kommen wird. Auch eine Erweckung oder ein anderes christliches Ereignis wird die Christen nicht verändern. Studiert die Kirchengeschichte, lest über all die Länder, in denen Erweckungen stattgefunden haben. Was geschah? In Wales gab es eine kraftvolle Erweckung. Und was ist übrig davon? Monumente. Schaut euch die Orte an, wo Erweckung stattgefunden hat. Was ist übrig davon? Monumente. Eine Erweckung wird unser Land nicht ändern. Veränderung wird geschehen, wenn wir als Licht laufen. Denkt daran, 100% abhängig von Jesus. Kein Vertrauen ins Fleisch, also auf uns selbst. Wir müssen uns als gekreuzigt sehen, um sein Leben auszudrücken. Wir sind in unserem Denken und in unseren Einstellungen nicht mehr wir selbst. Wir sind tot in uns selbst. Dann leben wir als Licht. Wie schön er es in Vers 10 ausdrückt. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Im griechischen Original steht, was der Gnade Gottes entspricht. Was ist für Gott wohlgefällig? Im Alten Testament hieß es das, was Gott gefällt. Ich erlebe jeden Tag die gleiche Geschichte. Reinhard, hilf mir, ich brauche Hilfe. Ich muss herausfinden, was Gott will. Ich will seinen Willen für mich erkennen. Reinhard, was will er für mich? Du findest heraus, was er möchte, wenn du sein Leben lebst. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Also lebe sein Leben, indem du Licht bist. Handle und finde dabei heraus, was er möchte. Ich möchte jetzt ein Beispiel nennen. Aus meiner Sichtweise ist Daniel zu 100% im Willen Gottes. Ich schaue sein Leben an. Er erfüllt, was Gott für sein Leben möchte. Er berührt Leben auf der ganzen Welt. Er leitet die IPS. Er ist im Natürlichen in dem, was Gott möchte. Sagt Daniel, ich muss jetzt 40 Tage fasten, um mich in der Wüste verstecken, um den Willen Gottes für mich herauszufinden. Nein, er lebt es einfach. Es ist weder komplex noch kompliziert. Es ist so schön. Es ist stressfrei. Wir müssen keinen Versuch unternehmen, Gott zu bewegen, dass er uns sagt, was er will. Wir müssen einfach als Licht leben und der Wille Gottes ist da. Wir müssen als Lichter wandeln und auf natürlichem Weg herausfinden, was Gott gerade möchte. Jetzt lese ich nochmal Epheser 5,8 vor. Ihr seid alle Kinder des Lichts, darum wandelt als Licht. Deshalb dürfen wir nicht schlafen, wie es in Vers 14 steht. Wer schläft, schläft die ganze Nacht. Wenn wir zum Licht gehören, wandeln wir im Tag. Wir müssen den Glauben in unsere Herzen pflanzen, wie die Verse 18 und 19 es beschreiben. Wir müssen unsere Hoffnung und unsere Gedanken auf Jesus richten und Gott wird unsere Errettung durch Jesus Christus sichtbar werden lassen. Christus gab sein Leben für uns, damit wir Auferstehungsleben haben und es teilen. Paulus spricht von den Kindern des Lichts. Kind im Griechischen ist ein erwachsener, großgewordener Sohn. Es ist das Wort, das Gott auch zu Jesus sagt, als er ihm zuruft: Dies ist mein geliebter Sohn, ein erwachsener Sohn. Die Bibel sagt also, wir sind erwachsene Söhne des Lichts. Paulus macht es hier sehr interessant. Er vergleicht die Dunkelheit mit dem Licht. Wenn ihr den 2. Thessalonicher 5 studiert, stellt ihr fest, dass es nicht um die natürliche Nacht und den natürlichen Tag geht. Und es geht nicht darum, sich nachts zu betrinken. Es gibt viele Leute, die das meinen. Doch es geht nicht um die physische Nacht und den physischen Tag. Es geht um Licht und Dunkelheit. Es gibt zwei Königreiche. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Gottes Reich ist das Reich der Liebe und ist im Himmel. Das andere ist ein irdisches Reich und gehört dem Teufel. Er hat keine Autorität über diese Welt, aber er benutzt die Menschen, um seine bösen Gedanken umzusetzen. Nacht und Tag bedeuten also Dunkelheit und Licht. Wir sollen erwachsene Söhne des Lichts sein. Die Zeit läuft so schnell. Einen Vers will ich noch ansprechen. Wenn ihr das im Herzen ergreifen könnt, garantiere ich euch, dass euer Leben nicht mehr das gleiche sein kann und wird. Ich garantiere euch das. Es ist unmöglich, dass sich nichts verändert. Wie unglaublich! Ihr bekommt diese Wahrheit gratis, deshalb lehre ich kostenlos. 1. Thessalonicher 5,10 aus der Passion-Übersetzung. Er gab sein Leben für uns, damit wir in Einheit mit ihm sein Auferstehungsleben teilen, gleich ob wir wachen oder schlafen. Das griechische Wort für Auferstehungsleben teilen ist so wunderbar, weil es von Zoe kommt. Die New King James sagt, er starb für uns, damit wir zusammen mit ihm leben, ob wir schlafen oder wachen. Schaut, was das bedeutet. Es geht nicht um Schlafen oder Wachsein, sondern darum, abwesend oder anwesend zu sein. Schlafen und Wachen ist nicht physisch gemeint. Ich muss das erklären, ihr müsst das begreifen. Wir sollen sein Auferstehungsleben teilen. Das Wort kommt von Zoe, das ist überfließendes Leben in Jesus. Wir sollen also das exakt gleiche Leben leben, das Jesus lebte. Wir müssen die Bibel im Kontext verstehen. Hier steht Zao, Das ist so verrückt. Es heißt, ob ihr schlaft oder wach seid, ihr sollt das erleben. Im Kontext von 1. Thessalonicher 5 bedeutet schlafen weg sein von der Erde, leben im Himmel mit Gott. Paulus sagt also, was eure Lebensqualität betrifft, drückt auf alle Fälle das Leben Jesu aus, denn ihr seid das Licht, egal ob im Himmel oder auf Erden. Denkt nach, wir, die wir noch in diesem Körper auf Erden sind, sollen das Leben Jesu genauso ausdrücken, wie Abraham das im Himmel tut. Genauso. Wir denken immer, wenn wir sterben oder entschlafen, dann gehen wir in den Himmel und haben dort ein perfekt neues Leben. Das ist unbiblisch. Es gibt keinen Unterschied, ob wir das Leben Christi auf dieser Erde oder im Himmel ausdrücken. Es ist das gleiche Leben, Auferstehungsleben, die Lebensqualität Jesu. Hört mir zu. Wie erbaulich ist das? In 20 oder 30 Jahren nach deinem beschwerlichen Christenleben hier auf Erden wird's dir gut gehen. Im Himmel gibt es keine Krankheit und keinen Schmerz. Wir singen immer, wie schön wird es dort sein. Wir haben aus diesen Gedanken eine Theologie entwickelt. Wie wunderbar wird es einst dort sein, wir müssen hier auf der Erde durch Schmerz und Leid gehen. Das ist absolut unbiblisch. Die Menschen, die das glauben, leben nur auf den Tag ihres irdischen Todes hin. Paulus sagt, lebt das Zoe-Leben. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Leben dort und eurem Leben hier. So sollen wir leben. Sein Reich komme auf die Erde, wie es im Himmel ist. Wenn wir so leben würden, wäre jedes Leben von Christen heute Licht. Es ist eine einfache Entscheidung. Ich warte nicht auf den Himmel, um dieses perfekte Auferstehungsleben zu leben. Ich lebe es jetzt. Paulus sagt genau das. Leute, lebt jetzt. Wartet nicht auf drüben. Lebt ein Auferstehungsleben. Lebt das Zoe-Leben. Drückt es aus. Geht an die dunklen Orte und seid gewiss, dass ihr das Licht seid und alles verändern werdet. Ich bin mir so sicher, dass es keinen dunkelsten Ort gibt, wo wir nicht Licht sein könnten. Unsere Waisenhäuser und Projekte sind dunkle Orte. Wenn wir in São Luís aus unseren ummauerten Häusern hinausgehen, wenn wir dann nach links gehen, droht uns nach 5 Minuten Gefahr. Aber in der Dunkelheit drücken wir das Licht aus. Ich liebe das. Mitten in der Nacht leuchten wir und bringen Licht. Wenn wir so denken, fühlen wir uns geehrt, wenn wir ins Dunkel gehen dürfen. Viele Christen fürchten sich und haben vor der Finsternis Angst. Sie treffen sich, sie beten und singen Lieder. Oftmals verwirren wir unsere Gefühle, wenn wir von der Gegenwart Gottes reden oder singen. Wir denken, jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Aber wir haben Angst vor dunklen Orten. Und nur ein nettes Gefühl von der Gegenwart Gottes, das hilft niemandem. Wenn wir Licht sind, sind wir dazu bestimmt, Licht in die Welt zu bringen. Jesus sagte, wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Jesus sagte nie in der Gemeinde, seid ihr sicher. Jesus sagte, der sicherste Platz ist der dunkelste Ort, weil ihr dorthin geschickt seid. In ergreifendem Glauben müsst ihr verstehen, dass ihr in Christus schon Licht seid. Sagt Danke, glaubt es und handelt. Wir müssen nicht darauf warten, ein Auferstehungsleben zu haben, wenn wir im Himmel mit Jesus sind. Wir haben unser Auferstehungsleben jetzt. Der Himmel ist kein Neubeginn für Christen, sondern eine Fortführung dieses Lebens. Je mehr wir auf dieser Erde gelernt haben, desto mehr werden wir dort leben. Teilt den Link mit euren Freunden, teilt dieses Live, tut alles, um die Söhne des Lichts dazu zu bewegen, als Licht zu leben. Danke fürs Zuhören.